Also Vereinsverbote in der BRD. Wie gesagt, ich selbst bin aus Duisburg und habe das hier mitbekommen, wie es hier abgelaufen ist. Und zwar gab es hier eine sehr aktive Gruppe, Palästina Solidarität Duisburg, die sich 2023 gegründet hatten, eben in Solidarität mit dem palästinensischen Volk und ihrem Kampf um Befreiung. Und ja, die hat nach dem 7. Oktober 2023 eine ja, sehr große Aktivität entfaltet. Sehr viele Leute sind dort eingetreten und ja, hat schnell die Aufmerksamkeit der Repressionsbehörden dann auch auf sich gezogen. Wurde schließlich dann im Mai 2024 mit einem ja, Vereinsverbot durch das NRW-Innenministerium verboten. Vorwürfe waren dann antisemitische Narrative, die die Gruppe verbreitet hätte. Kontakte zu Samidun, einer Organisation, die zu dem Zeitpunkt auch schon dann verboten war, und eine geistige Unterstützung der Hamas. Ja, ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was für Begründungen das eigentlich genau sind, und erkläre das so ein bisschen. Folgen, die sowas aber dann direkt hat, unabhängig von dem ganzen Juristischen, ist erstmal, dass es also infolge der Hausdurchsuchung Beschlagnahmungen auch gibt von allem möglichen Material, was für Aktivismus verwendet werden kann. Und dass es eine erhebliche Einschüchterung gibt der Leute, die vorher aktiv waren und ja, dann eben nicht mehr genau wissen, auf welcher Basis sie jetzt eigentlich noch aktiv sein können. Machen sie sich jetzt strafbar oder nicht? Also alle Leute, die irgendwie in Kontakt waren mit der Gruppe. Das sind so die unmittelbaren Folgen davon. Genau, also das ist so ein bisschen der Anlass gewesen, warum ich und auch andere sich jetzt mit dem Thema befasst haben. Es gab noch andere Verbote, die sich gehäuft haben in letzter Zeit. Im Rahmen der Palästina-Solidarität waren es ja, also Hamas und Samidun vor allem im November 23. Dann eben PSTU kam in NRW 2024 und ja, es gibt dann noch ausstehende Verbote sozusagen oder drohende Verbote gegen verschiedene andere Palästina-solidarische Gruppen. Insbesondere beim Palästina e.V. in Frankfurt hat das gedroht. Da gab es verschiedene Anzeichen, schon mehrere Hausdurchsuchungen, die auch offiziell begründet waren als ja, Ermittlungen im Rahmen von vereinsrechtlichen ja, Verfahren. Deswegen hat der Verein sich vorsichtshalber aufgelöst. Genau. Aber auch in anderen Bereichen gab es in letzter Zeit relativ viele Verbote. Ich habe dir jetzt hier einfach mal aufgeschrieben, also verschiedene Moscheevereine vor allem. Das größte davon war, hat man wahrscheinlich mitbekommen, vom Islamischen Zentrum in Hamburg. Genau, also sehr bedeutender schiitischer Verein, der in ganz Deutschland aktiv ist, aber vor allem eben in Hamburg durch diese große blaue Moschee an der Alster bekannt ist und ja, wo sehr viele Immobilien beschlagnahmt wurden, sehr viele ja auch einfach religiöse Texte und es war auch ein Verlag, also das ja, war ein ziemlich krasser Eingriff eigentlich auch in die Religionsfreiheit, gehe ich später nochmal drauf ein. Ja, auch da will ich gleich dann noch was zu sagen, was ich glaube, warum solche Gruppen auch verboten wurden. Und ein interessanter Fall natürlich auch noch das Compact Magazin, was 2024 verboten wurde und dann jetzt vor ein paar Monaten endgültig durch das Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben wurde. Genau. Das nur so als kleiner Überblick. Und international passiert natürlich auch ähnliche Sachen. Also Deutschland ist, man hat das vielleicht manchmal so im Kopf, dass Deutschland irgendwie besonders repressiv ist. Das stimmt in gewisser Hinsicht schon. Also die Masse an Strafverfahren hier ist, glaube ich, schon relativ einmalig gegen Einzelpersonen. Aber was jetzt so im Rahmen von Antiterror, Kampf, alles so international passiert, das ist schon auch nicht ohne. Und da gibt es also auch gegen die Palästina-Solidarität krasse Verfahren und eben auch Verbote von Organisationen. Die habe ich hier auch mal aufgelistet. Also in Großbritannien Palestine Action hat man vielleicht gehört, in Frankreich verschiedene Vereine. In Wien, der Verein Dar al-Janoub, wurde noch nicht verboten, aber dort wird auch, ja, also damit gerechnet, gab es auch mehrere Hausdurchsuchungen schon. Genau. Gut, also dann aber wieder zurück nach Deutschland. Also ich will einmal ganz kurz versuchen zu vermitteln, was diese Vereinsverbote genau sind. Also ein Vereinsverbot ist ein Ding, was allein in der Erwägung der Innenministerien liegt. Also das bedarf erstmal keinerlei Zustimmung durch andere Instanzen wie etwa einem Gericht oder so. Und diese Beschlüsse von den Innenministerien, also entweder Bundesministerium oder Landesinnenministerium, kann erst dann durch aufwendige Klagen wieder zurückgenommen werden. Das ist also ein sehr langer Prozess auch, der mit vielen Hürden verbunden ist. Und wie gesagt, die unmittelbaren Wirkungen sind dann aber erstmal Beschlagnahmung, Website-Abschaltung und anderes, um die Gruppierung nachhaltig von ihrer Arbeit abzubringen. Und es werden Beweise gesammelt, um ja, für spätere Prozesse dieses Verbot dann abzusichern. Genau, verbunden ist es mit einer öffentlichen Diffamierung, mit Einschüchterung der Leute. Und ja, der Zerschlagung von Organisationsstrukturen, die sich da aufgebaut haben. Es geht, die rechtliche Grundlage ist das sogenannte Vereinsgesetz von 1964. Da wurde es eingeführt. Das müsste eigentlich nicht Vereinsgesetz heißen, sondern Vereinsverbotsgesetz. Also, weil es wirklich einfach nur definiert, wie Vereine verboten werden können. Es ist ja, eben definiert im Grundgesetz schon, dass verfassungsfeindliche Vereine verboten werden können, aber das Vereinsgesetz ja sozusagen erläutert das dann genauer, was da ja die rechtlichen Bedingungen und so weiter sind, wie das dann genau abläuft, so ein Verbot. Vielleicht da eine Sache, die für Aktive unter euch vielleicht relevant ist. Also man denkt dann ja vielleicht manchmal Vereinsverbot, okay. Kann man dem dann entgehen, wenn man jetzt einfach sich zusammenschließt und halt nicht als Verein einträgt? Das ist also nicht so, sondern dieses Vereinsgesetz definiert Vereine ohne Rücksicht auf die Rechtsform, also jede Gruppierung, die sich für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen hat und organisierte Willensbildung betreibt, sozusagen, ist einfach, dann wird als Verein verstanden. Deswegen ist es zum Beispiel jetzt auch möglich, also dass Zeitungen oder Moscheen oder ja auch nicht eingetragene Vereine verboten werden. Genau, und da ist auch so, also dass Grundfreiheiten nicht vor einem Verbot schützen. Also nur weil ja da Religionsfreiheit ausgeübt wird oder Pressefreiheit, schützt das nicht davor. Eine Ausnahme muss man aber benennen, hier bei dem Satz, also dass alle Organisationsformen betroffen sind, fällt euch vielleicht schon auf. Also nicht dabei sind Parteien. Ja, da sind die Hürden deutlich höher. Also da für so ein Parteiverbot müssen diese Organisationen die realistische Chance dazu haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die sogenannte, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Damit sie verboten werden können. Und durchgesetzt werden kann das nur durch das Bundesverfassungsgericht auf Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Das ist auch der Grund, warum dann bisher in der BRD es nur zwei Parteiverbote gab, aber ungefähr 200 Vereinsverbote seit den 50ern. Also Anforderungen deutlich höher. Kann man dann auch mal drüber diskutieren, also ob das eine Möglichkeit ist, sich vor diesen Repressionen zu schützen. Allerdings ist ja nicht ganz so leicht, vor allem für kleinere Organisationen, diesen Parteistatus eben zu bekommen, zu erhalten. Man muss dazu zu Wahlen antreten und das ja manchmal mit Hürden verbunden und wird auch dann häufig mit formalen Begründungen abgewiesen. Aber ja, also Parteien genießen da besonderen Schutz. Welche Vereine werden jetzt verboten? Also es ist so, dass es, ich würde jetzt mal sagen, also drei relevante Komplexe von Gründen gibt, und dann das mit der Kontaktschuld habe ich auch noch da hier aufgeführt, weil das immer wieder eine Rolle spielt. Genau, und zwar einmal Verstoß gegen Strafgesetze. Also wenn eine Organisation sich dazu zusammengeschlossen hat, gegen Gesetze zu verstoßen, dann werden die verboten. Das ist jetzt bei den Organisationen, die wir uns hier vielleicht angucken, die uns interessieren, also jetzt im linken oder Palästina-solidarischen Spektrum, häufig nicht der Fall. Also dass es irgendwie Organisationen sind, die dann regelmäßig irgendwelche Verbrechen begehen, sondern die anderen Sachen sind da relevanter, warum sie dann verboten werden, nämlich zuerst die sogenannte Ausrichtung gegen die Völkerverständigung. Und das ist der Fall, wenn sie in den internationalen Beziehungen Gewalt oder vergleichbar schwerwiegende völkerrechtswidrige Handlungen aktiv propagiert und fördert. Das kann sie selbst tun oder wenn die Vereinigung Dritte fördert, die diesen Gedanken der Völkerverständigung untergraben. Ja. Und das ist natürlich der zentrale Mechanismus, wie man dann begründen kann, wie so eine Organisation wie Palästina Solidarität Duisburg also sich gegen Völkerverständigung richtet, weil ja erstmal sie sind gegen Israel. Israel wird gleichgesetzt mit dem jüdischen Volk oder mit der jüdischen Religion, mit Juden und Jüdinnen. Und es wird eben gesagt, die Gruppe hat die Hamas unterstützt, ideologisch. Die Hamas also trägt Gewalt in das Verhältnis zwischen Palästinensern und Israelis. Und deswegen trägt auch PSDU, also verstößt auch PSDU gegen die Völkerverständigung. Das war da so die Begründung. Ja, also man erkennt schon, dass zentraler Mechanismus, um ganz bestimmte Meinungen zu politischen Entwicklungen und militärischen Konflikten auf der Welt unter Strafe zu stellen. Also dadurch wird es sehr, sehr einfach, einfach da bestimmte Einstellungen zu bestrafen und vor allem eben hier im Rahmen Vereinsverbot Leute, die sich zusammenschließen und das eben systematisch machen und systematisch eben eine andere Position vertreten als der deutsche Staat bezüglich solcher Konflikte. Also wer öffentlich Völkermord und Angriffskriege durch USA und Europa in, ich weiß nicht, Korea, Vietnam, Irak, Jugoslawien, Afghanistan, die Liste ist lang, unterstützt und als notwendige Schritte zur Verteidigung freiheitlicher Werte und westlicher Interessen rechtfertigt, öffentlich und lautstark, der braucht keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten. Aber eben, wer dann Al-Aqsa-Flut nicht als antisemitisches Massaker der Hamas bezeichnet oder auch den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine nicht als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bezeichnet, der muss auf jeden Fall befürchten, dass er angeklagt wird und dass das eben nicht als Ausübung der Meinungsfreiheit anerkannt wird. Ja, genau. Bei der verfassungsmäßigen Ordnung. Es sind es im Prinzip in diesen Verbotsverfügungen, also ein paar von denen habe ich gelesen, sind es im Prinzip ähnliche Gründe wie bei dem Verstoß gegen Völkerverständigung oftmals, gerade bei diesen Palästina-solidarischen Gruppen. Also es geht dann nicht darum, dass diese Gruppen tatsächlich sich zum Ziel gesetzt haben, die deutsche Verfassung irgendwie abzuschaffen oder so. Darum geht es da meistens gar nicht, sondern es werden dann so unveräußerliche Menschenrechte formuliert, die eben Teil der Verfassung sind. Und dann wird gesagt, dagegen verstoßen sie. Und deswegen verstoßen sie auch gegen die Verfassung. Und das ist sozusagen dann im Prinzip der gleiche Begründungskomplex, aber du hast eben weiteren Absatz dieses Paragraphen erfüllt und genau, kannst dann damit auch argumentieren. Wichtig auch dabei, also in Deutschland ist es zurzeit nicht formal verboten, Verfassungsänderungen herbeiführen zu wollen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Aber es ist verboten, das in einer kämpferisch-aggressiven Weise zu tun. Das ist natürlich eine wunderbare Formulierung, auch schön gummimäßig, kann man anwenden, gegen wen man will. Das meint nicht Gewalt, also es meint nicht, dass Leute irgendwie versuchen, auf die Straße zu gehen und Leute irgendwie Schaden zufügen, um die Verfassung zu ändern, sondern es geht darum, dass sie versuchen, es gibt eine Formulierung vom Bundesverfassungsgericht dazu, die verfassungsmäßige Ordnung fortlaufend untergraben wollen, in einer kämpferisch-aggressiven Weise. Und das kann dann eben in diesen Verbotsverfügungen, da wird das so verwendet, also besondere Emotionalität oder so, wird dann als Begründung genommen, teilweise auch dann der Einfluss, den die Gruppen hatten, also wie groß deren Reichweite ist, das wird eben auch da mit reingezogen. Irgendwelche, also eine unkritische und undifferenzierte Darstellung von bestimmten politischen Konflikten und Emotionalisierung eben, was also eigentlich völlig im Bereich des Erlaubten ist, wenn man also jetzt auf sonstige Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit jetzt guckt, aber da kann es eben dafür verwendet werden, dass ja so eine Nicht-Objektivität da einem ausgelegt wird als kämpferisch-aggressive Haltung. Ja, und genau, also jetzt allgemein zu diesem Punkt Verfassungsänderung bedeutet es einfach, also, dass Gruppen, die sich tatsächlich irgendwie das auf die Fahne schreiben, wie jetzt grundlegend im Land was zu ändern, dass die faktisch, wenn der politische Wille da ist, immer ja, verboten werden können, weil es eben sehr, sehr schwammig ist und letztlich, um so eine Verfassungsänderung zu erwirken, musst du ja öffentlich wirken und musst du dich dafür einsetzen, musst Plädoyers dafür halten in aller Öffentlichkeit. Und ja, also wenn du das tust, kann dir das schnell als eben kämpferisch-aggressive Haltung ausgelegt werden und du verboten werden. Ja, dann ein wichtiger Punkt, der jetzt nicht natürlich so im Vereinsgesetz steht, aber sehr wichtig ist, ist dieses Ding mit Kontaktschuld, also dass schon die Beobachtung von Gruppen durch den Verfassungsschutz, mit dem man dann Kontakt hat, reicht, um selber teilweise dann verdächtig zu werden. Und noch schärfer ist natürlich bei verbotenen Organisationen. Also wenn da ein Kontakt besteht, vielleicht da einmal als Beispiel, wie das also gelaufen ist, jetzt im Rahmen vom 7. Oktober und dem ganzen Nachklapp davon. Also als erstes gab es eben das Verbot der Hamas, und Hamas war ja sowieso schon diffamiert und das war irgendwie sozusagen allen klar, terroristisch und so weiter. Aber dann kam eben noch zusätzlich Samidun dazu. Samidun wurde eben verboten, unter anderem damit, dass sie Kontakt haben zu Hamas und PFLP. Eben, dass sie damit Gruppen unterstützen, die Anschläge veranlassen oder befürworten. So, und dann gab es also dieses Verbot von Samidun. Was ist als nächstes passiert? PSDU gerät in Fokus, weil Kontakt zu Samidun besteht. Und dort eben, ja, also Leute eingeladen wurden und Posts irgendwie gemacht wurden und dann eben PSDU als, ja, also das zum Vorwurf gemacht wurde. Da bei PSDU waren es dann auch noch BDS, Palästina spricht, Palästina e.V., andere Gruppen, die nicht verboten sind, aber eben vom Verfassungsschutz teilweise beobachtet werden, wo man dann gesagt hat, auch diese Kontakte sind Gründe, warum PSDU verfassungsfeindlich ist. Das ist also eine ziemlich problematische Ausweitung davon, dass man also von so einer Repression, also man trifft ein und dann eigentlich direkt eine ganze Reihe von nächsten Leuten. Und also selbst Einzelpersonen reichen dann auch aus. Also zum Beispiel bei PSDU war es so, die haben 2 Monate nach dem Verbot von Samidun Said Abdul Nasser, den habt ihr vielleicht auch schon mal online oder so oder ja gesehen, eingeladen. Das war der Deutschlandkoordinator von Samidun damals, aber natürlich nach dem Verbot nicht mehr aktiv als Samidun-Vertreter oder so. Der wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, wo es um antipalästinensische Repressionen in Deutschland ging, in Duisburg. Das war, die Veranstaltung wurde durch die Polizei auch dann gesprengt, also Staatsschutz und so weiter saß dann plötzlich mit im Raum. Und diese Veranstaltung wurde dann aber als Grund genommen, also eine Veranstaltung, wo ein ehemaliger Vertreter von Samidun saß, der dafür nicht mehr aktiv war, wurde als Grund genommen, zu sagen, hier besteht eine Verbindung zu Samidun und hier wird quasi deren Projekt mit weiter fortgeführt. Wir verbieten deswegen jetzt auch PSDU, weil ja, sie also eben Kontakt zu anderen verbotenen Organisationen haben. Also so ein richtiger Dominoeffekt, also Organisation 1 verboten, dann Organisation 2 verboten wegen Kontakt und dann bei Organisation 3 machen wir es genauso. Also so gelingt sehr schnell Einschüchterung und Kriminalisierung ganzer Bewegungen und nicht nur eben der direkt verbotenen Gruppe. Ja, gut, das war jetzt erstmal so ein bisschen gerichtet auf die juristischen Gründe. Jetzt will ich aber ein bisschen auch vielleicht auch gezielt auf die Diskussion dahin kommen, was also eigentlich die Funktion davon ist. Ich meine, es ist irgendwie relativ offensichtlich. Also es geht darum, Organisationen zu zerschlagen, die irgendwie dem Staat ein Dorn im Auge sind. Okay. Aber vielleicht kann man das ja noch mal ein bisschen genauer versuchen zu fassen. Genau, also ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, das ist, also dass man besonders zentrale, aktive Organisationen treffen will, die so gewisser, also ist vielleicht auch ein zu groß gefasster Begriff, aber so einen Avantgarde-Charakter eben haben. Also Orientierungspunkte, die irgendwie so eine verbindende Kraft in aktuellen Bewegungen darstellen und die man dann versucht zu zerstören, um aktuelle Kämpfe insgesamt eigentlich zu schwächen. Und ich glaube, da ist eben die Entwicklung nach dem 7. Oktober ein ganz gutes Beispiel für. Also es kommt eben da unmittelbar danach zu einer großen bundesweiten Protestwelle, wo Leute eben ja, sich davon von Ereignissen, die eben passiert sind in Palästina, inspiriert gefühlt haben, auf die Straße gehen, solidarisch sich zeigen. Das wird eben vor allem getragen, also erstmal natürlich real vor Ort von der Hamas. Genau, das natürlich dann erstmal zentral diese Organisation, die also dieses Ereignis ausgelöst hat, die dazu führt, dass eben weltweit Leute mit auf die Straße gehen, dass die verboten wird. Und dann aber auch eben andere Gruppen, die hier zentrale Funktionen übernehmen, also Gruppen wie Samidun verboten werden. Es ist nämlich so, dass also Samidun in meiner Erinnerung ziemlich wichtig war in den letzten Jahren eigentlich, dabei Palästina als antikolonialen Kampf wieder auf die Karte der Linken auch in Deutschland zu bringen und gleichzeitig aber sehr breit verankert war, also in, ja, sag ich mal, kommt aus migrantischen Communities, die vielleicht auch jetzt nicht so klassisch links sind und vielleicht weiter ausgreifen können teilweise und da eben verschiedene Milieus auch so verbunden hat ja, dann gerade nach dem 7. Oktober total wichtige Rolle gespielt hat, um inhaltlich zu orientieren eigentlich. Und einen offensiven, positiven Bezug auf Widerstand und Befreiungsperspektive in Palästina zu setzen. Und ja, ich glaube, diese Funktion hat Samidun da übernommen und auch, glaube auch dafür wurden sie mit verboten. Ja, ähnlich bei PSDU würde ich eigentlich sagen, also die ja, waren in NRW hier sehr gut vernetzt, haben ja die Kämpfe ja angetrieben, sehr klare Haltung gehabt glaube auch, dass man also versucht hat, mit so eine bekannte, wichtige Gruppe verbieten und dadurch eben die gesamte Bewegung schwächen. Das ist so, glaube ich, die Idee dann dahinter. Genau, also die Vereinsverbote passieren nicht unabhängig von aktuellen politischen Bewegungen. Also sondern werden als Mechanismus dann eingesetzt, wenn es eben zu Aufschwüngen davon kommt. Genau. Was ein Punkt noch ist, der auch wichtig ist, ist so die mediale Begleitmusik dabei. Also das ist wirklich, das muss man wirklich, da kann man, glaube ich, nicht unter betonen. Also die Rolle der Medien bei dieser Repression. Es ist eigentlich immer so die Abfolge, also irgendwelche, jetzt hier, was Palästina angeht, irgendwelche Zionisten oder dann in anderen Fällen andere Kriegsbefürworter, so von der Straße, sag ich mal, also die eher so an der Basis sind, versuche, also entlarven bestimmte Organisationen wie Samidun und so weiter, betreiben dann große Schmutzkampagnen. Irgendwann springen Medien darauf auf, und dann irgendwann auch die staatlichen Behörden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber nach dem 7. Oktober hat also Samidun, die damals noch also eine öffentliche Präsenz hatten, haben dieses Bild gepostet, wie eben Leute Baklava verteilt haben, um die Al-Aqsa-Flut eben zu feiern, um da eben zu sagen, wir stehen dahinter und so weiter. Das wurde dann ziemlich schnell eben so identifiziert als Ziel, auf das man sich stürzen kann, um so einen Verantwortlichen zu haben für diese ganzen Proteste, die überall im Land aufgekommen sind und die Samidun natürlich mit angetrieben hat und orientiert hat, aber die natürlich auch von sich aus einfach aufkam. Und man hatte dann aber ziemlich schnell einen Sündenbock gefunden, dank der Medien, die eben das so sehr stark pusht haben, hat dann auch, würde ich sagen, so ermöglicht, die Leute so ein bisschen, die staatlichen Behörden so aus einer Paralyse eigentlich auch rauszuholen und direkt so zu orientieren, dass das eben mit einbezogen werden muss. Also mediale Berichte spielen auch in den Verbotsverfügungen selbst eine wichtige Rolle. Also da gibt es immer wieder Bezüge auf Berichte, die erfolgen. Also zum Beispiel wurde bei der Verbotsverfügung von PSDU wurden die Ruhrbarone zitiert und deren Videomaterial als Beleg in der Verbotsverfügung genommen. Also Ruhrbaronen ist so ein ganz rechter zionistischer Block hier im Ruhrgebiet. Genau, und darauf bezieht man sich dann sogar. Vielleicht da auch nur ein Seitenaspekt. Also in dieser ganzen Arbeit von, also diese Verbote werden ja vorbereitet durch Verfassungsschutz und die machen dabei aber sich das häufig sehr leicht und agieren eigentlich erstmal vor allem auf der Basis von so öffentlich einsehbaren Beiträgen. Das heißt, in diesen Verbotsverfügungen geht es eigentlich fast nur um öffentliche Beiträge auf irgendwelchen Demos oder Social-Media-Beiträgen und so weiter. Darauf werden die ganzen Begründungen aufgebaut. Deswegen spielen Medien natürlich auch eine wichtige Rolle, weil die eben dieses Material zur Verfügung stellen und da wirklich also Helfer sind. Worum es auch geht, ist, dass, also indem man diese radikalen Kräfte, sage ich jetzt mal, also im positiven Sinne radikalen Kräfte bekämpft, schafft man gleichzeitig, also auf der anderen Seite auch, das Signal, also es ist damit verbunden, häufig, also der Kampf gegen radikale Kräfte mit so einer Aussage, das und das ist aber erlaubt. Also hier seht ihr das, was verboten ist und nicht geht. Und hier seht ihr das, was euch erlaubt ist und in welchem Rahmen ihr Kritik üben könnt. Das eben also als Mechanismus, um einerseits Leute zu bekämpfen und andererseits eben dann zu integrieren, weil man eben mit Repression allein so eine ganze Bewegung nicht zerschlagen kann, sondern du brauchst immer auch, also musst versuchen, eigentlich auch in der Bewegung selbst diese Kräfte als die Buhmänner darzustellen und eine Möglichkeit zu geben, die Kritik, die Leute haben, trotzdem irgendwie zu äußern, aber so, dass es eben nicht schädlich ist. Und das hat man, also ich erinnere mich an die Berichterstattung zum IZH, also zum Islamischen Zentrum Hamburg, wo die Innenministerin, die damalige Nancy Faeser, das eben so sehr stark betont hat, eigentlich, es war immer ihre Hauptaussage, hier verbieten wir Islamisten, und es gibt aber in diesem Land ganz viele normale Muslime, die also sich davon nicht beeinflussen lassen und genau, die man dann eben so versucht zu integrieren. Zu den Gründen vom Verbot des IZH gehe ich gleich nochmal drauf ein. Genau, aber noch ein letzter Punkt. Es geht auch darum, glaube ich, einfach bei dieser Repression darum, sich wehrhaft zu zeigen, in Anführungszeichen. Also die Vereinsverbote sollen dem Bild dienen, dass der Staat eben so aus so einer demokratischen Selbstverpflichtung handelt, den Staat zu schützen. Und genau, so man versucht, verschiedene politische Spektren auch zu treffen, also dass man auch da keinen Anschein von einer irgendwie Färbung aufkommt, dass der Staat also wird als neutral eben dargestellt und allgemein gegen Feinde der Demokratie arbeitet. Und das soll, denke ich, auch mit so dazu führen, dass Vertrauen da ist. Also so der Aussage nach, der Staat hat alles im Griff, schützt Ordnung und Wohlstand und ihr könnt euch alle beruhigt zeigen, hier ja, hier passiert nichts sozusagen. Genau, und das ja, ist, glaube ich, ein weiterer Mechanismus, diese Handlungsfähigkeit in solchen Krisenmomenten einfach so zu inszenieren. Und je stärker eben diese innenpolitischen und außenpolitischen Krisen, desto heftiger muss der Staat eigentlich draufhauen. Ja, und das, also ja, diese Krisenmomente und die Verbote sind also immer eng miteinander verbunden. Ja, ein Beispiel, woran ich mich jetzt auch noch gerade erinnere, also zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vielleicht an das Indymedia-Verbot 2017, das auch nicht einfach aus der Luft kam, sondern das war, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so nach diesen G20-Protesten in Hamburg, wo es ja also relativ große Ausschreitungen gab bei diesem Gipfel. Und das also auch ja sehr, sehr hochgekocht wurde und da eben dargestellt wurde, ja, oder so das Gefühl vielleicht entstand, so ja, hier wird der Rechtsstaat von links in Frage gestellt und ja, man dann da so draufschlägt. Genau. Gut, kann man aber auch gleich nochmal so drüber diskutieren, über diese einzelnen Fälle, was deren Funktion war und ist. Erstmal aber ist, glaube ich, zentral ein Punkt, den ich benennen will, also dass eben diese Krise des Imperialismus insgesamt als zentraler Kontext von dieser Repression dann auch im Inland gesehen werden muss. Also für diese Zeitenwendepolitik, die wir sehen seit mindestens ja, 2022, ist es notwendig, die Gesellschaft zu mobilisieren. Und das klappt aber eben nicht überall, gerade eben bei solchen Teilen, die persönliche Verbindung zu den international bekämpften Ländern haben, also wo der Imperialismus eben gerade Auseinandersetzungen führt, zum Beispiel in der Ukraine, zum Beispiel in Palästina. Genau, das klappt eben, diese Mobilisierung klappt eben nicht bei Teilen, die da Verbindungen in diese Länder vor allem haben, also arabische Bevölkerungsteile, russische Bevölkerungsteile und deren Organisationen und Leute, die sich solidarisch zeigen, damit in Verbindung stehen, die müssen eben besonders bekämpft werden, weil sie sich schwer nur einbinden lassen. Genau, und es geht hier also letztlich um eine Absicherung der Außenpolitik nach innen. Die Vereinsverbote jetzt konkret, die richten sich natürlich auch gegen andere Sachen. Also es gibt Gruppen, die jetzt nichts mit Außenpolitik da am Hut haben, aber trotzdem verboten werden. Aber ich glaube, das ist zumindest ein zentrales Kriterium und Grund für viele der Verbote. Genau, und da ist eben jetzt nicht so, wie ich jetzt schon, glaube ich, auch dargestellt habe, also dass nur um reale Kontakte geht, also dass Leute irgendwie Verbindungen nach Russland oder nach Palästina haben, sondern die Bezugnahme alleine reicht eben aus, um ja, als verfassungsfeindlich deklariert zu werden. Das wird besonders dann auch nochmal erleichtert durch so Konstruktionen von Ausländervereinen, die dann besonders leicht zu verbieten sind, und wo ja dann zusätzlich so ein Ding reinkommt als Argument. Also wenn die Organisationen gegen völkerrechtliche Verpflichtungen der BRD verstoßen, dann kann man sie eben auch verbieten. Und das ist eben, betrifft aber nur eben Ausländervereine, sogenannte, also Vereine, die getragen werden von nicht deutschen Staatsbürgern. Genau, und diese ganze Repression ist natürlich, also jetzt was Vereinsverbote betrifft, natürlich, also Vereinsverbote sind nicht das einzige Repressionsinstrument, und es ging jetzt auch nicht erst 2022 los. So wie, würde ich sagen, eben auch diese Krise des Imperialismus nach der Konterrevolution 1990 und diesen Jahren nicht erst 2022 losging, sondern eben sich schon früher abgezeichnet hat. Früher hat sich eben der Hegemon USA verwundbar gezeigt. Ich glaube, das ist eben vor allem an 9/11 eben sichtbar geworden, was also jetzt nicht nur das Event an sich, sondern eben allgemein die Bewegungen, die damit also im mittleren Nahen Osten eben verbunden waren, die eben, sag ich mal, jetzt Paroli geboten haben, egal wie man jetzt da konkret zu diesen Aktionen steht, aber dass das eben Ausdruck war davon, dass Länder ausscheren und dass eben nicht das Ende der Geschichte erreicht ist. Und sich damit eben auch dann, also Krieg gegen Terror, was eine extreme Zäsur war, sich die Repression verschärft hat in ganz anderen Bereichen als natürlich in der Bekämpfung der Attentäter vom 11. September natürlich. Und das hat sich sehr stark verschärft mit der Eskalation des Ukraine-Kriegs. Das ist also jetzt vielleicht da, um da doch mal einen Beleg zu liefern für dieses Argument, was, glaube ich, aber plausibel ist. Also, dass es vor allem mit, dass diese Repression vor allem mit außenpolitischen Sachen verbunden ist, wird von den Geheimdiensten der BRD selber das also betont. Es gab so eine Anhörung von denen, ich glaube, es war dieses Jahr, und da wurde eben so zurückgeblickt auf die letzten 2 Jahre. Also Verfassungsschutz, BND und MAD, die drei Geheimdienste, wurden im Parlament angehört, wurden gefragt, was beschäftigt euch so? Und da ist es eben so, wurden drei Themen genannt: Russland, Nahost und die Kriegstätigkeit Deutschlands. Das sind sozusagen die Themen, die diese Geheimdienste bewegen. Ja, also sehr, sehr klar, denke ich, zu sehen, dass also ja, diese Auseinandersetzungen, die international passieren, eben auch hierzulande dann Auswirkungen haben, und ja, der Staat hier schauen muss, dass er Dissens dazu unterbindet. Genau. Ja, okay, und kommen jetzt einfach mal dazu, was jetzt, also so ein kleiner Ausblick. Also ist natürlich sehr schwierig. Wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Aber es stellt sich so ein bisschen die Frage, also ist das jetzt Ausdruck von einem Staatsumbau? Also bewegen wir uns jetzt gerade hier auf den Faschismus zu? In der DKP, glaube ich, gibt es auch diese Diskussion um reaktionär-militaristischen Staatsumbau. Und das ist, glaube ich, auch sehr interessant und müssen wir uns mit befassen. Ich würde sagen, dass aber jetzt erstmal diese Instrumente, die wir jetzt erleben, nichts Neues sind. Also Vereinsverbote sind alte, bewährte Instrumente staatlicher Repression und werden jetzt eben verstärkt eingesetzt. Also es ist im Prinzip was, was die ganze Zeit da war und jederzeit bereit eingesetzt zu werden. Ist jetzt einfach das, was eingesetzt wird. Also ich sehe da mehr Kontinuität eigentlich als Umbau. Ja, der Staat reagiert eben flexibel, je nach Welt- und innenpolitischer Lage. mit diesen alten Mitteln, ja, also die Protestbewegung einzuschränken. Was, glaube ich, wichtig ist zu sehen, auch wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, dass weitere Verbote kommen können. Also nur ein weiteres Beispiel ist Masar Badil. Da gibt es gerade eine relativ breite mediale Kampagne gegen eine Organisation, die europaweit aktiv ist und eben auch zu also solidarisch ist mit dem palästinensischen Widerstand und jetzt in verschiedenen bürgerlichen Medien rausgepickt wurde als so ja eine der verbleibenden Organisationen, die jetzt gerade so sehr offensiv den palästinensischen Widerstand verteidigen und ja da jetzt in den Fokus genommen werden. Genau, also vielleicht noch nicht vorbei, diese Welle. Genau, aber ich glaube, insgesamt müssen wir uns einfach klar bewusst machen, also dieser Staat hat ein sehr breites Instrumentarium an Dingen, die er einsetzen kann, um uns in Schach zu halten. Ich finde es immer wieder krass, sich zu vergegenwärtigen, was diese Notstandsverordnungen, die in der BRD implementiert wurden, bedeuten, also die jederzeit eingesetzt werden können im Krisenfall, also wo es dann darum geht, einfach im Prinzip sämtliche Grundfreiheiten auszusetzen und alle Macht in die Hände der Exekutive zu legen. Das sind Sachen, die wirklich real eingesetzt werden können. Und ich glaube, wenn man so zurückdenkt an die letzten Jahre, also wie sich die Stimmung verschärft hat und was alles möglich geworden ist, oder was irgendwie aktiv umgesetzt wurde an repressiven Maßnahmen, was man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dann glaube ich, ist es sinnvoll, also ja, auch da ein bisschen sich das vor Augen zu führen, was da alles noch kommen kann. Und wenn jetzt eben, also sollte man noch aktiver eben vorgehen gegen Russland oder gegen China und es wird notwendig zu mobilisieren hier in der Gesellschaft und es melden sich nicht genug Leute zum Wehrdienst. Freiwillig, dann ja, ist das sehr leicht, ja, da die Leute mit den entsprechenden Anpassungen eben einzuziehen und jeden Widerstand, der da dann irgendwie kommt, als Zersetzung von Kriegsfähigkeit, Verteidigungsfähigkeit darzustellen und ja, zu repressieren. Genau. Da stellt sich natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Das ist, glaube ich, auch eine relevante Diskussion. Also einerseits, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man auch auf juristischer Ebene gegen solche, also wir haben jetzt heute vor allem über Vereinsverbote gesprochen, dagegen vorgeht, auch gegen andere Punkte, wo uns Repression begegnet. Weil es da möglich ist, also den Charakter des Staats eben zu entlarven, den er hat eben in diesen Situationen, dass er eben politisch nicht neutral ist. Und man muss es eben verstehen, diese Angriffe auf die Grundrechte als Teil der Angriffe auf die Arbeiterklasse. Also gibt manche Teile, sag ich mal, die dann eben eher sagen, ja, dieses ganze Rechtliche spielt keine Rolle, wir müssen uns auf ökonomischen Kampf fokussieren und ja, Lohnabhängige organisieren und zum Streik bewegen und die Auseinandersetzung darum sind eben das Zentrale. Aber ich glaube, dass diese Einschränkung von Grundrechten eben ja, sehr große Bedeutung haben für die gesamte Arbeiterklasse in Deutschland und anderen Ländern. Also, dass es ja, man diesen politischen Kampf nicht davon lostrennen darf und ja, dass einfach Angriffe sind, die wir abwehren müssen und um die wir Kämpfe führen müssen. Genau, und Verbesserungen da sind auch entscheidend für so ein Bewusstsein, also dass man Sachen erreichen kann und um den Sinn in der Organisierung zu sehen und so weiter. Aber natürlich muss man auch sehen, also dass diese Rechte, die einem zugestanden werden und so weiter, auch einbinden können. Genau, und da auch eine Falle drin liegt, also dass man in so einen Legalismus abrutscht, dass man Also sich ja, erwartet, dass also die Gerichte Gerechtigkeit aussprechen. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen die andere Seite. Ansonsten, was kann man tun? Also ich glaube, der Schutz vor Repression kann man nicht absolut machen. Also man kann sich nicht wirklich vor diesen Verboten und anderen Repressionen schützen, aber man kann sich ein bisschen vorbereiten und glaube ich, da ist für alle wichtig, die also politisch aktiv sind und also wirklich da also mit Positionen aktiv sind, die da so ins Visier geraten können, dass man so Basics einfach der Antirepression beachtet. Da gibt es genug Leitfäden und so weiter bei der Roten Hilfe und so weiter. Kennt ihr bestimmt alle. Und daran sich zu halten, da ist schon mal sehr viel geschafft. Dann die Repression natürlich auf möglichst viele Schultern verteilen, also ja, sich also das nicht, Leute damit nicht alleine zu lassen und Strukturen zu schaffen, die das abfedern können. Genau, und insgesamt glaube ich wichtig, dass man sich einfach nicht lähmen lässt dadurch, egal was passiert. Und ja, man darf diese Verbote und die andere Repression nicht verharmlosen. Der Effekt ist krass und aber es ist sehr wichtig, dass man ja auch vielleicht an andere Beispiele von Kämpfen denkt, wo ja Leute immer weitergemacht haben und trotz Verboten immer neue Organisationen gegründet haben, auch wenn dann also die Gefahr besteht, dass man wieder repressiert wird, aber ja, das eben als Teil der Auseinandersetzung zu sehen und ja, sich nicht klein machen zu lassen. Genau, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, sonst wird es redundant. Ich freue mich, wenn wir jetzt ein bisschen noch drüber reden können. Danke euch.